Pfingsturlaub 2017, Audioansichtskarte Nummer 6. Hallo Klaus, grüß dich. Ich schicke dir eine Audioansichtskarte und zuerst mal das Bild, wo ich hier gerade stehe, und zwar in der Küche unseres Mobilhomes. Ich habe nämlich gerade Küchendienst, bin immer derjenige, der gerne abwäscht und so weiter, während die anderen einkaufen sind. Vor mir also die Küchenzeile mit einer normalen Edelstahlspüle, einem Mikrowellenherd, der weiße Kühlschrank und die Küchenschränke mit hellbraunen Türen und weißen Seitenteilen und die Arbeitsplatz, die Fläche auch weiß. Und vor mir das Objekt der Begierde, ein Wasserkocher. Und der erinnert mich jeden Morgen an den Klaus Backhaus mit seinem Versuchslabor. Und dieses Jahr gibt es noch das Audio-Souvenir. Das kannst du dann, wenn die Dinger raus sind, auch gerne noch ausführlich twittern. Da bist du ja der Beste dazu. Denn jeder Podcast soll etwas Spezielles hier aus Spanien audiomäßig gesendet bekommen, was mich an dessen Podcast erinnert. Und du bekommst dieses Geräusch auf jeden Fall von mir zugeschickt. Du bist ja auch Herr der Geräusche. Ja, dann hören wir mal rein.